My wonderful friends, good morning. Meine wundervollen Freunde, guten Morgen. We told you that we will continue, so we will. Wir haben dir gesagt, dass wir weitermachen, und das tun wir auch. So let's go to see how actually everything works together for good. Lasst uns also schauen, wie uns nun alles wirklich zum Guten dient. You remember that one of the rules of Bible translation, Bible interpretation is you have to take everything in context. Erinnere dich, dass eine der Regeln der Bibelauslegung ist, alles im Zusammenhang zu betrachten. So what is Paul telling us how it actually works together for good? Was sagt Paulus also darüber, wie alles tatsächlich zum Besten dient? Look, you have to take the very next sentence. Du musst den darauf folgenden Satz hernehmen. Because the next sentence shows us that many times what we think is good is actually not good. Denn der nächste Satz zeigt uns, dass oft die Dinge, die wir für gut halten, in Wirklichkeit gar nicht gut sind. You know, if you have a child, the child will not consider good what you consider good many times. Wenn du ein Kind hast, wird dieses Kind oftmals nicht das als gut empfinden, was du für gut hältst. The child will think to eat candy all day long is good. Das Kind denkt, dass es gut ist, den ganzen Tag lang Süßigkeiten zu essen. But you know that that's not good. Aber du weißt, dass das nicht gut ist. Well, at least you're supposed to know. Zumindest solltest du das wissen. Some adults don't know. Einige Erwachsene wissen das nicht. But you know, with God it's the same thing. Doch weißt du, mit Gott ist es genauso. When he says that everything works together for good, we have to understand what is good in his eyes. Wenn er sagt, dass alles zum Guten dienen wird, dann müssen wir verstehen, was in seinen Augen gut ist. So look at the very next sentence. Schau dir also den nächsten Satz an. For he who knew all about us before we were born. Denn er wusste alles von uns, bevor wir geboren wurden. He has destined us from the beginning. Und er hat uns von Anfang an dazu bestimmt, to share the likeness of his son. Seinem Sohn gleichgestaltet zu sein. This means the son is the oldest among a vast family of brothers and sisters who will become just like him. Das bedeutet, dass der Sohn der Älteste in einer riesigen Familie von Brüdern und Schwestern ist, die so werden wie er. So, look at the context. Betrachte den Kontext. The good that God is talking about, that we will become just like Jesus. Das Gute, von dem Gott spricht, bedeutet, dass wir genau so werden wie Jesus. You know, that our life, our character, how we are, reflects him and his nature. Also, dass unser Leben, unser Charakter und wie wir sind, ihn und sein Wesen widerspiegeln. You know, I remember one day when I was a young, very young person, an old sister in my church quoted this verse. Ich erinnere mich, als ich noch ganz jung war, zitierte eines Tages eine ältere Schwester unserer Gemeinde diesen Vers. Not to me, to somebody else in the church. Nicht für mich, sondern für jemand anderen in der Gemeinde. Somebody who suffered great loss. Jemand, der einen großen Verlust erlitten hatte. And this old sister said, ah, don't worry, Job got 7 times more, you will get 7 times more, do everything works for good. Und diese ältere Schwester sagt, ach, mach dir keine Sorgen. Hiob hat 7-mal mehr bekommen. Du wirst auch 7-mal mehr bekommen, denn alles dient dir zum Besten. Many times, you know, when something went wrong in my life or I lost something, Christians came to me and said, ah, you're gonna get back better. God's gonna give you back better. Everything works for good. Etliche Male, wenn etwas in meinem Leben schief ging oder ich etwas verlor, kamen Christen auf mich zu und sagten, ach, du bekommst etwas Besseres dafür. Du erhältst was Besseres zurück. Alles dient dir zum Besten. But this kind of attitude and this interpretation of the scripture has no biblical basis. Aber solch eine Haltung und Auslegung dieser Bibelstelle besitzt keine biblische Grundlage. First of all, this is not talking about the consequences or the harvest that we reap for our bad sowing. Erstens geht es hier nicht um die Ernte, die wir aufgrund unseres schlechten Säens einbringen. It's talking that when we walk in love, no matter what we pass through, it always can be for our good. Hier geht es darum, dass, wenn wir in Liebe wandeln, es egal ist, was wir durchleben, da uns alles zum Guten dienen kann. And the good is not that you get back what you lost. The good is that you become more like Jesus. Und das Gute heißt nicht, dass du zurückbekommst, was du verloren hast, sondern, dass du Jesus ähnlicher wirst. So, even if the whole world goes against you, also, selbst wenn die ganze Welt gegen dich ist, if you walk in love, what's gonna happen? Du aber in Liebe lebst, was passiert dann? Instead of becoming bitter, you become better. Statt bitter zu werden, wirst du besser. You become even more patient. Du wirst sogar noch geduldiger. You will learn to trust God even better in the midst of your tribulation. Du lernst Gott noch mehr zu vertrauen, sogar inmitten von Trübsal. God has a huge desire to form the image of Jesus in his children. Gott hat ein riesiges Verlangen danach, das Ebenbild Jesu in seinen Kindern zu formen. Listen, my friend, it is so sad when we have to apologize for being Christians. Hör mir zu, mein Freund. Es ist so traurig, wenn wir uns dafür entschuldigen müssen, Christen zu sein. Now, I understand that we should never apologize for our faith. Mir ist klar, dass wir uns niemals für unseren Glauben entschuldigen sollten. But in the society where I live at this moment here in this country, it's an embarrassment to call yourself an evangelical Christian. Aber in der Gesellschaft, in der ich hier in diesem Land momentan lebe, ist es beschämend, sich als evangelischen Christen zu bezeichnen. Because they are not conformed to the image of Jesus. They are worse than the world in many cases. Denn sie sind dem Bilde Jesu nicht ähnlich, sondern oftmals sogar schlimmer als die Welt. And don't you think that's just Brazil? Und denke bloß nicht, dass das nur für Brasilien gilt. When I lived in America, it was the same thing. Als ich in Amerika lebte, war es genauso. I lived in the Bible Belt, a very religious but evangelical area. Ich lebte dort im sogenannten Bibelgürtel, ein sehr religiöses Gebiet, das aber sehr evangelikal war. It was so embarrassing to be associated with Christians. Es war so peinlich, Christen zugehörig zu sein. Because they never reflected the character of Jesus. Denn sie spiegelten nie den Charakter Jesu wider. They judged, they criticized. Sie richteten und kritisierten. It was really, really sad. Es war einfach nur traurig. So look, whatever you go through, if you walk in love. Also, egal was du durchmachst, wenn du in Liebe lebst, it will always work the good in you that you will become more like Jesus every day. Wird es immer das Gute in dir bewirken, nämlich dass du täglich Jesus ähnlicher wirst. And then he continues to say, this means the son is the oldest among a vast family of brothers and sisters who will become just like him. Dann heißt es weiter, das bedeutet, dass der Sohn der Älteste in einer riesigen Familie von Brüdern und Schwestern ist, die so werden wie er. So look, Jesus is my older brother and God desires that I look just like my older brother. Jesus ist mein älterer Bruder und Gott sehnt sich danach, dass ich genauso aussehe wie mein älterer Bruder. That people look at me and say, man, you are just like I imagined Jesus. Dass Menschen mich anschauen und sagen, Mann, du bist genau so, wie ich mir Jesus vorstelle. So next time you go through a very difficult time, say this to yourself. Also, wenn du das nächste Mal durch eine sehr schwere Zeit gehst, dann sage dir selbst, Lord, if I'm gonna walk through this in love, Herr, wenn ich hier in Liebe durchgehe, then I know I will become more like Jesus. Dann weiß ich, dass ich Jesus ähnlicher werde. And this is the great desire that you have. That's why I will walk through this in love. Und das ist ein großer Wunsch. Deshalb werde ich in Liebe hier durchgehen. You know, I remember when I walked through a very painful time one time. Ich erinnere mich, als ich mal durch eine sehr schmerzhafte Zeit hindurchging. I literally kept speaking to myself all day long. Da habe ich mir buchstäblich den ganzen Tag lang gesagt. I am going to love everybody through this and I'm going to look more like Jesus. At the end of this. Ich werde jeden dadurch lieben und am Ende werde ich Jesus ähnlicher sein. See, that's the good. Siehst du, das ist das Gute. That people look at the brothers and sisters of Jesus and they say, man, they're just like him. Dass Menschen die Brüder und Schwestern von Jesus anschauen und sagen, Mann, die sind genauso wie er. Once we learn that the good is that we become more like Jesus, sobald wir lernen, dass das Gute bedeutet, so zu werden wie Jesus, we will not be upset walking through a difficult time. Werden wir uns nicht mehr darüber aufregen, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. And to be honest, we won't even care if we get back better or not. Und um ehrlich zu sein, wird es uns nicht mal mehr interessieren, ob wir etwas Besseres zurückbekommen oder nicht. You know, last year when I lost my motorcycle ride that I've saved up for 5 years. Weißt du, als mir letztes Jahr meine Motorradtour genommen wurde, auf die ich 5 Jahre gespart hatte, and I just kept telling myself, da habe ich mir immer wieder gesagt, I place no value in anything except to its relationship to the kingdom of God. Ich lege keinen Wert auf irgendetwas anderes, außer auf meine Beziehung zum Königreich Gottes. I'm going to walk through this smiling, loving, thanking Jesus, and I'll be even more secure and more patient and more kind. Ich werde da durchgehen mit einem Lächeln auf dem Gesicht, liebend, Jesus dankend und ich werde noch sicherer, geduldiger und freundlicher sein. And I tell you honestly, I didn't even care anymore if I ever would ride the motorcycle or not. Und ich kann dir ehrlich sagen, dass es mir egal ist, ob ich jemals wieder Motorrad fahren werde oder nicht. Denn das war nicht meine Priorität. When we understand the priority is to become more like Jesus and we do get something back, then we are happy. Wenn wir verstehen, dass die Priorität ist, Jesus ähnlicher zu werden und wir dann etwas zurückerhalten, dann werden wir uns freuen. So whether we get it back or we don't get it back, we are just happy. Also, ob wir es zurückbekommen oder nicht, wir freuen uns einfach. Because we know the good is every day I need to look more like Jesus. Denn wir wissen, das Gute ist, jeden Tag Jesus ähnlicher zu werden. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.